Sie haben dadurch schwere Schuld auf sich geladen, dass Sie sich Ihre Politik völlig von der Sozialdemokratie diktieren ließen, durch Aufnahme des sozialdemokratischen Verständigungsgedankens und Ihre Friedensangebote, die feindliche Hoffnung auf deutsche Mutlosigkeit belebt, diese Mutlosigkeit dadurch erst im Innern geweckt, das sozialdemokratische revolutionäre Treiben geduldet und so den schließlichen Zusammenbruch mit verursacht haben. Der Franzose Hervé, vor dem Kriege Antimilitarist, mit Kriegsausbruch Muster eines Chauvinisten, antwortete auf die demokratische Friedensresolution des Reichstages vom 19.07.1917: Es ist klar, dass Deutschland und Österreich nicht an allen Glockenzügen Europas anläuten würden, um einen Krieg ohne Entschädigung und Annexion zu erbetteln, wenn sie sich nicht für unrettbar verloren hielten. Dies war das einmütige Urteil des feindlichen Auslandes. Das in Frankreich tief gesunkene Kriegsbarometer stieg außerordentlich. Der Reichskanzler äußerte am 9.12.1915 zutreffend: Solange diese Verstrickung von Schuld und Unkenntnis bei den feindlichen Machthabern besteht, wäre jedes Friedensangebot von unserer Seite eine Torheit, die nicht den Krieg verkürzt, sondern verlängert. Genau ein Jahr später machte derselbe Reichskanzler oder vielmehr Scheidemann durch Bethmann das erste öffentliche Friedensangebot. Den Geist, aus dem heraus das Friedensangebot entstanden war, kennzeichnete Scheidemann mit dem berüchtigten Wort: Ein Narr, wer an den Sieg glaubt. Ende 1916 im Vorwärts. In der Firma Bethmann-Scheidemann führte letzterer den Vorsitz und ist verantwortlich für die Regierungshandlungen im Innern und nach außen. Dies bestätigte die internationale Korrespondenz mit den Worten: Nur Verblendung oder politischer Unverstand kann die einseitige Behauptung aufstellen, dass diese unsere aktive Verbindung mit Herrn von Bethmann in einer ausschließlichen Annäherung von uns bestanden habe. Vielmehr wird eine spätere Beurteilung der inneren und äußeren Politik während des Krieges weit eher das Gegenteil feststellen können. Dem Verständigungsgedanken durfte deutscherseits öffentlich nicht näher getreten werden, bevor nicht auf der Gegenseite die Bereitwilligkeit festgestellt war, darauf einzugehen. Ohne dies konnte seine Veröffentlichung nur als Schwächebeweis gelten und musste den feindlichen Siegeswillen steigern. Für eine solche Bereitwilligkeit der Entente zu einem Verständigungsfrieden in irgendeinem Abschnitt des Krieges ist niemals das leiseste Anzeichen erkennbar gewesen. Scheidemann konstruierte sich die gegnerische Geneigtheit, als er April 1917 einem Vertreter des Neuen Wiener Journals erklärte, er sehe in allerlei Vorgängen ein deutliches Zeichen dafür, dass die Vernunft auf dem Wege ist, dass man einander allmählich verstehen lernt. Auf diese prophetisch erschaute anmarschierende europäische Vernunft hin, wie sie dann so ausdrucksvoll im Friedensvertrage von Versailles und seinen Folgen zutage trat, wurde die deutsche Regierung unter dauernden Druck genommen und schließlich ohne jede vorherige Fühlungnahme mit der Gegenseite zur Annahme der Friedensresolution des Reichstags gezwungen. Die Wirkung musste von jedem Zurechnungsfähigen vorausgesehen werden. Das sozialdemokratische Hamburger Echo schrieb zu der Scheidemannschen Friedenspolitik: Wenn der Druck der letzten Wochen auf die Regierung anhielte, ohne dass wie bisher die feindlichen Völker und Sozialisten auf ihre Regierungen den entsprechenden Druck ausüben, so ist die unausbleibliche Folge nicht, dass man dem Frieden nützt, sondern dass man dem Vaterlande schadet. Schon jetzt, Ende Juli 1917, kann man nachteilige Wirkungen unserer einseitigen Friedenspolitik auf unser Land erkennen.